Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 18 bis 21. Und ich versichere jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wenn jemand dem, was hier geschrieben steht, irgendetwas hinzufügt, wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben werden. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben werden. Derjenige, der dies alles bezeugt, sagt: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Gott segne dieses Wort. Nicht übertragbar. In diesem Bibeltext hier aus der Offenbarung, am Ende des Neuen Testaments, am Ende der Bibel, lernen wir mehr über die, dass die Wahrheit Gottes nicht übertragbar ist. Und worauf es hier ankommt, ist zu verstehen, dass hier die Offenbarung eine Antwort gibt, was Jesus Christus durch den Apostel Johannes offenbart hat am Anfang in den Botschaften an die Gemeinden. Und darauf kommt es an. Also Offenbarung hat nichts damit zu tun, die Zukunft vorauszusagen oder irgendwie ein Horoskop zu bilden oder irgendwie zu deuten, wann Jesus Christus wiederkommt. Das ist nicht das, worauf es in der Offenbarung ankommt. Die Offenbarung und die Bibel warnt uns vor all diesen Dingen. Das sollen und dürfen wir nicht tun. Also nehmt euch das zu Herzen. Worauf es ankommt, ist zu verstehen, dass die Menschen dort, die Gemeinden zu der Zeit, in Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung, nahe dran waren, die Wahrheit Gottes und Gott im Fleische, also Jesus Christus, zu verneinen und abzulehnen. Und darauf kommt es an. Da waren also Leute, die haben das Wort, Gottes Wort verzerrt und verändert. Und so auch heute müssen wir verstehen, dass es leider Menschen gibt, die diese Prophezeiung, also was wir eben gesehen haben, wenn jemand also Gottes Wort etwas hinzufügt oder irgendetwas wegnimmt, dann werden diese Menschen am jüngsten Tag, dann an der Offenbarung, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkehrt, das zweite und letzte Mal, also am jüngsten Tag, sich trennen von diesen Menschen für alle Ewigkeit. Diese Menschen werden aller Ewigkeit in der Verdammnis sein. Und das ist das, worauf es hier ankommt, das zu verstehen. Ja, und Jesus Christus besiegelt eben die Offenbarung hier, bestätigt das nochmal, wo er sagt, er bezeugt das und sagt selber in Jesus Christus Worten: Ja, ich komme bald. Gott segne dieses Wort. Jesus Christus sagt uns, garantiert uns, dass er wiederkehrt am jüngsten Tag, das zweite und letzte Mal. Und darauf kommt es hier an. Das ist also darum zu verstehen, dass es auch heute, es gibt Leute, ja, es gibt manchmal Leute, die dann versuchen, die Bibel mehr modern zu machen oder dass sie irgendwie irgendeinem Lebensstil angepasst werden muss oder all solche Sachen. Das ist nicht nur falsch, das ist Lug und Trug. Wenn Leute das tun und nicht bereuen, als reuige Sünder sich abwenden von diesen Falschheiten und von diesen Lügen, dann werden sie auf alle Ewigkeit von Gott getrennt, von Jesus Christus getrennt sein. Und seid also wachsam, wie wir also verstehen, dass die absolute Wahrheit Jesus Christus nicht übertragbar ist, wie wir in Johannes 14, 6 und auch Johannes 15, 5, Kapitel 15, Vers 5 lesen und verstehen, ist die Jesus Christus die absolute Wahrheit nicht übertragbar. Und wir können Gottes Wort und sollen und dürfen Gottes Wort nicht verändern oder mehr modern machen oder was auch immer. Und in den letzten beiden Kapiteln, dann darauf kommt es an, Das ist Gottes Versprechen, die neue Schöpfung, Kapitel 21 und 22 in der Offenbarung, erklärt uns unser Herrgott nochmal, hat er sich uns offenbart, wie denn nun das neue Himmel und die neue Erde, wie das denn alles vor sich geht. Das was und wie und wann, das sagt er uns nicht, aber das, was wir verstehen müssen, sagt er uns. Und lest mal selber nochmal durch, Offenbarung, vor allem Kapitel 21 und 22. Und all die anderen Kapitel mit den sieben Siegeln, die sieben Posaunen, ja, die ganzen Visionen und all das, das sind im Prinzip, das sind unterschiedliche Darstellungen von Einzelereignissen, wo wir nicht genau wissen, die Bibel sagt uns das nicht, wie das genau dann vonstatten geht. Darauf kommt es aber auch gar nicht an, denn wir sind hier nicht in der Zukunftsdeutung und machen das gar nicht. Die Zukunftsvoraussagen, die Bibel warnt uns davor, das nicht zu tun. Und wir verstehen eben, dass wir hier verstehen, dass Gottes Wahrheit, also Gottes Wort, nicht übertragbar ist. Ja? Und die ganze Bibel ist wahr, von Anfang bis Ende, und ist nicht irgendwie ja, sinnbildlich zu verstehen, sondern eben muss so gesehen werden und wahrgenommen werden, wie eben Gott sich dargestellt und manifestiert und sich offenbart hat. Vom ersten Buch Mose bis hier zur Offenbarung, also vom Alten Testament bis ins Neue Testament. Und wie das alles zusammengefügt ist, das ist das Erstaunliche. Wenn Leute sagen, da sind Widersprüche oder da ist irgendetwas falsch, dann, ja, dann müssen die da dann den Beweis vorbringen. Und das wird ihnen schwerfallen, denn wir haben es ja hier mit Gottes absolutem Wort zu tun, was durch die Auferstehung Jesus Christus bestätigt wurde und wie absolute Wahrheit haben, die nicht übertragbar ist. So dass dadurch die Bibel dass so jedes Wort wahr ist, aber dass wir eben auch die Unfehlbarkeit Gottes haben. Was so nicht heißt, dass, weil wir das Original, wir haben das Originaldokument des Neuen Testaments nicht, aber wir haben eine Annäherung, die fast 100% ist, aus vielen Fragmenten, über viele Jahrhunderte hinweg, ja, tausende von Jahren, also, ja, 1000, ach Gott, Mathematik war nicht so mein Ding, aber aus diesen Fragmenten, aus Stücken, Bruchstücken, haben wir fast, also 99, irgendwas Prozent gesichert, dass wir das Original haben. Und das müssen wir verstehen, das ist erstaunlich. Gott hat das so gewollt und hat es sich so offenbart. Und all diese Fragmente und Texte müssen zusammenpassen. Das darf sich nicht widersprechen und das tut es sich auch nicht. Und es muss deckungsgleich sein, vor allem auch mit den ganzen Prophezeiungen als ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ja, also nehmt euch das nur mal zu Herzen. Lasst euch das nicht ausreden, dass irgendwie die Bibel irgendwie eine Alternative ist zu irgendeinem anderen Text. Die Bibel ist absolut einzigartig in diesem Sinne. Das Alte und das Neue Testament ist Gottes gesamtes Testament zusammengefügt und in und durch Jesus Christus durch seine Auferstehung bestätigt worden. Und darauf kommt es an. Wir haben also absolute Wahrheit, die nicht übertragbar ist. Lasst euch nicht in die Irre führen, wenn irgendjemand sagt, oh, ja, wir müssen die Bibel modern machen oder dieses oder unserem Lebensstil muss das angepasst werden. So funktioniert das nicht. Gott hat sich hier offenbart und nehmt euch das zu Herzen. Das ist eine Warnung, eine sehr wichtige Warnung, die hier Gott ausspricht, dass wenn Leute die Bibel versuchen zu verändern, also Worte, Sachen hinzufügen oder versuchen, Gottes Worte wegzunehmen, dann führt das, wenn diese Leute Menschen nicht bereuen, zur ewigen Verdammnis. Also Gott trennt sich von diesen Menschen auf alle Ewigkeit. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr dann bibelfest seid, tagtäglich ins Wort geht, selber nachlest. Geht doch mal rein, holt euch die Lutherbibel 1984 oder gibt es auch online, kann man lesen, Lutherbibel 1984. Sehr gut lesbar, einiges ist nicht, versteht man vielleicht nicht sofort, aber es gibt vieles, was man verstehen kann. Holt euch eine rote Buchstabenbibel, ja, mit roten Jesu Worte in Rot. durch die gesamte Bibel zieht sich das. Fangt an in den Evangelien, guckt, versteht, wer Jesus Christus ist, Gott im Fleische, und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben. Und darauf kommt es an. Und besorgt euch auch noch ein, vielleicht das neues Leben, ein paraphrasiert, neues Leben, die Bibel. Und lasst euch nicht entmutigen, wendet euch ab von dem Klang und dem Rauch und den falschen Versprechen und der Lehre der Welt. Also Lehre heißt also, dass der Satan, der Teufel, ist noch aktiv im Hintergrund. Wir sind zwar als Christen, die wir zu Jesus Christus kommen, durch Jesus Christus vergossenes Blut am Kreuz geschützt vor dem Satan, aber er ist immer noch da im Hintergrund bis eben zum jüngsten Tag hier in der Offenbarung und wird immer wieder versuchen, uns in unserer Beziehung zu Jesus Christus zu beeinflussen. Er kann uns nicht trennen von unserer persönlichen Beziehung mit Christus, aber er wird es versuchen mit irgendwelchen auch Dingen und Sachen, die überhaupt die Zeitverschwendung sind. Ja, Fernsehen, Video, Filme, Musik, Comics, Videospiele. Das einzige Ziel des Teufels, des Satans, ist es, uns und alle Menschen aus Gottes Wort, aus der Bibel fernzuhalten, dass wir eben nicht Gottes Wahrheit wahrnehmen können und nicht als ruhige Sünder zu Jesus Christus zu kommen und in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen. Das ist sein Ziel, der Satan, und wird dann eben am jüngsten Tag absolut getrennt werden von Jesus Christus, unserem Herrn Gott, und von allen Menschen, die zu Jesus Christus gekommen sind. Also lasst euch da nicht in die Irre führen, das macht uns Mut, dass wir da die Bibel haben und die Bibel uns das lehrt. Es ist nicht so schwer, die Bibel ist nicht so schwer, dass man das nicht verstehen kann, wenn man sich da ein bisschen reinkniet und wie gesagt, es gibt keinen anderen Weg, es ist der einzige Weg. Lieber Jesus, wir danken dir für deine absolute Wahrheit, die eben nicht übertragbar ist, wie du uns das hier darstellst, auch in der Offenbarung. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist, denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und auch, dass Leute nicht sagen, ja, ach, wenn ich eines Tages alt bin oder so, dann gehe ich irgendwie in die Kirche oder dass ich gute Taten vollbringe oder ich tue irgendwelche Leuten was Gutes und dann komme ich in den Himmel. Wir beten, dass Leute diese Falschheit, diese Unwahrheit nicht, diesem Weg nicht folgen und dass Menschen sich zu dir wenden, unserem Jesus Christus. Es gibt keinen Grund, nicht zu dir zu kommen und jeden Grund, zu dir zu kommen und als reuige Sünder zu dir, unserem Jesus Christus, und in und durch dein Wort, die Bibel, tagtäglich zu wachsen in unserer persönlichen Beziehung. Dafür beten wir und das für alle Menschen, wer auch immer es sein mag. Wir danken dir, Jesus, und beten dies in deinem heiligen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.